Und es erging an mich das Wort Jahwes folgendermaßen: Menschensohn, richte dein Angesicht gegen die Berge Israels und weissage wider sie und sprich, ihr Berge Israels, hört das Wort des Herrn Jahwe. So spricht der Herr Jahwe zu den Bergen und zu den Hügeln, zu den Rinnsalen und zu den Tälern, fürwahr, ich werde über euch das Schwert bringen und werde eure Opferhöhen vernichten. Und eure Altäre sollen verwüstet und eure Sonnen sollen zertrümmert werden, und eure Erschlagenen werde ich angesichts eurer Götzen hinwerfen und werde die Leichname der Israeliten vor ihren Götzen hinlegen und eure Gebeine rings um eure Altäre streuen. An allen euren Wohnsitzen werden die Städte verödet stehen und die Höhen verwüstet sein, damit eure Altäre verödet und verwüstet stehen, eure Götzen zertrümmert und abgetan, eure Sonnen sollen umgehauen und eure Machwerke vernichtet werden. Und es sollen Erschlagene unter euch fallen, damit ihr erkennt, dass ich Jahwe bin. Und wenn von euch Schwertentronnene unter den Völkern sein werden, wenn ihr in die Länder zerstreut werdet, so werden dann eure Entronnenen meiner gedenken unter den Völkern, wohin sie gefangen geführt wurden, sie, denen ich das Herz gebrochen habe, das Buhlerische, das von mir abtrünnig ward, und die Augen, die buhlerisch an ihren Götzen hingen, und sie werden vor sich selbst Abscheu empfinden wegen des Bösen, das sie mit allen ihren Gräueln verübt haben. Und sie werden erkennen, dass ich, Jahwe, nicht umsonst gedroht habe, ihnen solches Unheil zuzufügen. So spricht der Herr Jahwe, schlage in deine Hand und stampfe mit dem Fuß und rufe Wehe über alle die Gräuel des Hauses Israel, denn durch das Schwert, den Hunger und die Pest werden sie fallen. Wer fern ist, wird durch die Pest umkommen, und wer nahe ist, wird durch das Schwert fallen, und wer übrig geblieben und gerettet ist, wird durch den Hunger umkommen, und so will ich meinen Grimm an ihnen erschöpfen. Und ihr sollt erkennen, dass ich Jahwe bin, wenn eure Erschlagenen inmitten ihrer Götzen daliegen, rings um ihre Altäre auf jedem hohen Hügel, auf allen Bergesgipfeln, unter jedem grünen Baum und unter jeder dicht belaubten Terebinte, wo selbst sie allen ihren Götzen Wohlgeruch spendeten. Und ich will meine Hand wieder sie ausrecken und das Land zur Wüste und zur Wüstenei machen von der Steppe an bis nach Ribla in allen ihren Wohnsitzen, und so sollen sie erkennen, dass ich Jahwe bin.